Sie ist heiß, sieht zum Anbeißen aus und riecht äußerst angenehm. Lecker, Tiefkühlpizza. Ach ja, außerdem häuft zu Gast Cora. Ey, die ist sowas von... Naja, ich weiß nicht. Man hört mal so Sachen manchmal. Alter, jetzt mal ganz im Ernst, du, Traumfrau, man nicht. Ey, Witsch, man, ich hoffe, man... Ey, ich hasse die voll, die schnappen mal immer all die Jungs weg, ey. Was, Cora? Ist das die Leine da mit dem, mit dem Weißen? Ja? Nee, die kenne ich nicht. Nee, komm, nee, nicht die. Hast du die schon mal Autofahren gesehen, Mann? Und hier sind sie, Cora W. und Unruhe H. Und hier ist Paper Jam 12, ein Jahr Paper Jam. Hallo und herzlich willkommen bei Paper Jam 12, die Unruhe-Show mit dem Unruheherd. Und heute auch zu Gast Cora. Hallo Cora. Hallo. Cora ist heute Stargast, weil Paper Jam wird ein Jahr alt und das müssen wir gebührend feiern. Außerdem muss ich noch sagen, dass Ulrich B. einfach nur doof ist. Dankeschön, keine Ahnung wer das ist, aber es wurde mir so aufgetragen. Grüßen wollte ich auch noch. Machen wir es heute mal so, dass ich die Frauen grüße und Cora die Männer. Johanna, Lena und Sina, ich grüße euch, egal wer auch immer ihr seid. Und Cora? Ich grüße Jochen und Olaf. Dankeschön. Und gleich kommt Ilshay mit MCS und danach die Band in Anspruch mit Wenn es dir mal scheiße geht. Dazu soll ich noch sagen, Kiffer ist der größte Band, beziehungsweise ist der größte Fan der Band in Anspruch. Manuel ist auch der größte Fan der Band in Anspruch. Und Sherman Kerr ist auch der größte Fan der Band in Anspruch. Was? Ihr müsst entschuldigen, ihr wisst, ich verspreche mich ganz gern mal. Und hier ist Ilshay mit MCS. LJ, so heiß ich, das weiß ich. Was? Und dreh fleißig am Bass, krass das. Der Trommelverschänder, mit mir ist jeder Tag. Du weißt, das ist ein Hammer. And if you want, yeah, you gotta remember. LJ geht ab, wie Tanks verloren ist Member. Wie Andres Cousin, aber besser als Watt. Das Beefen kannst du besser lassen, denn du hast schon verloren. Rock Talk wie Korn, wir im Studio Hardcore. Producer Mio, und das rappende Unicorn. Denn keiner macht's wie ich, und keiner sagt's wie ich. Maybe nicht ganz dicht, doch viel zu dicht für dich. Oh, liebe Weltpresse zum Diktat. Hier kommt das Dieter, G-Sound und Ika. Es gibt nur ein Gott und nur ein Antichrist. Der MC Jos heißt LJ. That's it. Ich mach mal Platz für den Mann der Tat. Hier kommt das Titan, G-Sat und Ika. Es gibt nur ein Gott und nur ein Antichrist. Und der MC Jos heißt LJ. That's it. Check this, MCS ist da, so thank God. Mein Style macht dich bankrott, wie Bitches im Tanktop. Nenne mich Grand Yacht, und Homies werden geraucht. Bin mit dem Mikro bewaffnet und ich mach davon Gebrauch. 4 Minuten Rap, sind mein Maximum dein ADS. Den Rest verbringe ich als Welt und bin ich Crap und schlechten Set. In den Projects mit einer Fake Rolex. Check den Track für den nächsten Badger. Der High Roller im Corolla ist wieder da. Mit Homies auf dem Motorola ohne Soul. Aber mit dem Jackie Cola, Wacky Style, oder? Besser noch als deine Skills, ein Dichter gegen mein Bein und Benefits in dem Justin Hills. City Style, nix für ihn, lieber Dieter und G. Okay, den Shit mit der Family. Ich bin aus Dieter und G, Sound und Unikat. Und ich scheiß auf eure Hooklines, weil ihr keine habt. Oh, liebe Weltpresse zum Diktat. Hier kommt das Dieter und G, Sound und Unikat. Es gibt nur einen Gott und nur einen Antichrist. Der MC, Jos heißt LJ. That's it. Ich mach mal Platz für den Mann der Tat. Hier kommt das Dieter, G-Sat und Ika. Es gibt nur einen Gott und nur einen Antichrist. Und der MC, Jos heißt LJ. That's it. Um die Ecke ist, wo man mich gern hätte. Wegen der Fake-Gold-Kette und meinem Ego bis zur Decke. Wenn ich Bomb checke, damit euren Rap-Rap ist all der Dank, den ich kette ein. Du bist wack! Ja, check, genau das hab ich gebraucht. Hab deine Crew und dann dein Dope in der Pfeife geraucht. Obwohl mein Shit nicht mehr real ist, mehr der wackeste Deal ist. Ich ersetze meine Realist durch mein soziales Minus. Und unterdessen will ich eure Hosen nässen. Meine Rhymes haben gesessen wie Automatic on Fressen. Es ist noch lange nicht gegessen. Daniel J ist am Start und startet durch die Town. G-Sound, Unikat, das ist hart. Viel zu hart für die Charts. Oder doch nicht? Ist die Zeit endlich right für mich? Oder noch nicht? Ist dieser Typ überhaupt noch ganz dicht? Bis darum geht's, es soll wie ihr, wenn ihr es dann bestimmt nicht. Oh, liebe Weltpresse, zum gibt nur einen Gott und nur einen Antichrist. Der MC Jas heißt LJ. Wer ist es? Ich mache Platz für den Mann der Zeit. Hier kommt das Titan, G-Sat und Ika. Es gibt nur einen Gott und nur einen Antichrist. Und der MC Jas heißt LJ. Es ist der LJ-Virus. Check mal das System-Hackers in den X-Files des Rappers. Lock mich in den Hooded-Bunker. Bist du da mit Norm Bates? Hast ne Leiche im Keller oder vielleicht sogar AIDS? Hast du nix zu verstecken oder willst du dran verrecken? Ich bin lieber ansteckend und lege Tracks auf Tracks, die wie Bomben kommen, aber wenn sie nicht aus Kampen kommen. Die Town ist deep im Nebel, meine Trash-Invasion. Hey people watch, yeah you gotta remember. AJ geht ab, wie Tanks verloren ist Member. Wie Andres Cousin, aber besser als Watt. Das Beefen kannst du besser lassen, denn du hast schon verloren. Rocktart wie Korn, wir im Studio Hardcore. Producer Mio und das rappende Unicorn. Denn keiner macht's wie ich und keiner sagt's wie ich. Maybe nicht ganz dicht, so viel zu dicht für dich. Oh liebe Weltpresse zum Diktat, hier kommt das Titan, G-Sat und Ika. Es gibt nur einen Gott und nur einen Antichrist. Der MC, das heißt LJ. That's it. Ich mache Platz für den Mann der Tat. Hier kommt das Titan, G-Sat und Ika. Es gibt nur einen Gott und nur einen Antichrist. Und der MC, das heißt LJ. That's it. Oh liebe Weltpresse zum Diktat. Hier kommt das Titan, G-Sat und Ika. Es gibt nur einen Gott und nur einen Antichrist. Und der MC, das heißt LJ. That's it. Ich mache Platz für den Mann der Tat. Hier kommt das Titan, G-Sat und Ika. Es gibt nur einen Gott und nur einen Antichrist. Und der MC, das heißt LJ. That's it. Mein Fuß ist eingeschlafen, aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Unser Thema? Wer in Bravo Deutschland da draußen irgendwelche Supersternchen sucht, die wir alle spätestens bis zur nächsten Paperchain-Ausgabe wieder vergessen haben, fragen wir uns natürlich, was macht eigentlich Hagen? Hagen sucht die Cocktailbar. Ich glaube, der musst du vorne links. Machen wir uns nichts vor, wir können die Augen nicht davor verschließen, dass Cocktail eigentlich Schwanzschwanz heißt. Sie verstehen, was ich meine? Er hat sie leider nie gefunden. Also jetzt auch bei uns. Und Talentierte möchte gern zum Mars. Viel Spaß. Kommen wir zu Grader Nummer 7, Dick Gaylord mit seinem Stück Gaylight. Der Christoph Straßentag Beitrag, weil wir ja voll Toleranz sind und so, weißt du? I want every gay line, daylight in your eyes. Ich grüße den Unruhemoderator. Was? Wie? Wie? Schicken Sie einen warmen Gruß nach 01212 5419 54 170 und sagen Sie 7. Es gibt Leute, die schmutzige Dinge mit ihrem Mund tun, die nie im Sinne des Erfinders lagen. Kandidat 8 mit einem trägigen Beat. Rufen Sie an und sagen Sie 8. So, das war's nun endgültig. Hier ist Kandidat 9 und somit der letzte Kandidat überhaupt in Ihrem ganzen Leben. Für immer. Nie wieder werden Sie die Chance haben, noch mehr zu hören. Außer Sie rufen an und singen selbst 01212 5419 54 170 und losdenken. Denken? Los singen, meinte ich. Denken Sie sich was aus, Sie Arsch. So wie dieser Mensch, dessen Namen ich nicht mehr sagen will. Rufen Sie an 01212 5419 54 170 und sagen Sie alle 9, wenn Sie diesen derbstaktiven Hörer wählen wollen. Schuss. Das war's gewesen. Hagen sucht die Cocktailbar ist finished. Geht ein bisschen einkaufen, wascht eure Socken, reinigt eure Achseln. Hier ist jetzt Ende. Scheiße geht, dann komm. Die das Band und Paper Jam Gastspiel. Die Band und Anspruch mit, wenn es dir mal scheiße geht. Und Gott, du hast gehört, das Gastspiel. Du hast jetzt ein paar Aufgaben zu legen. Und zwar, die erste Aufgabe wird sein, zwei Vierzeiler zu reimen. Der die Bedingung Paper Jam muss darin vorkommen. Und nun der obere Fragebogen. Ein paar Fragen an dich. Geschlecht? Weiblich. Sehr gut. Hunger? Nein. Was denkst du über? Punkt. Autos? Geil. Okay, bis wir kriegen nach der Sendung. Dann Schule. Ich hoffe, du bist bald vorbei. Das Leben. Ein einziger Müllhaufen. Dann könntest du recht haben. Und Linsen, ein Job vom Lidl? Es dürfte dich wirklich nicht. Ja, ist toll, wenn man Sätze anfängt und ich weiß, wie man Sätze führen soll. Egal, also ich würde mal sagen, du hast dabei nichts verpasst. Und nun kommt Schneekoma mit Dialektik, einem Song von 2001. Zurzeit arbeitet er an seinem neuen Album, wurde früher allerdings noch kein genaues Release-Datum feststeht. Wir hoffen, wir hören bald mehr von ihm. Hier ist Schneekoma mit Sch... Yo, yo, yo, check the flow. Nein. Tjago, 1, Reime, schreiben. Das wollte ich nämlich eigentlich vorher einspielen für Cora, damit sie weiß, was sie machen muss. Habe ich aber nicht. Das war sehr intelligent von mir. Dankeschön. Nun kommt jetzt wirklich Schneekoma mit Dialektik, einem Song von 2001, wie ich bereits gesagt habe. Also, bis gleich. Der Plan ist weiter fortzuschreiten, fortzuschreiten. Der Plan ist weiter fortzuschreiten, fortzuschreiten. Der Plan ist... Es weiter fortzuschreiten. Der Plan ist weiter fortzuschreiten. Der Plan ist weiter. 1979, mein erster Augenblick, viel auf weiße Mauern. Meine Mutter hält mich fest und es sollte nicht mehr lange dauern. Ich wurde älter und während Mama sich wegen einer bescheuerten Bettdecke mit dem Staat anlegt, als ob sie einen anderen Zweck hätte. Sie war nur für den Winter, doch meine Geschwister und ich froren nicht. Denn die Familie wärmte sich bis zu dem Tag, an dem sie vorsichtig und systematisch zerlegt wurde von einer nagelneuen SS. Die Staatssicherheit brachte uns den Bruch und mir den Stress. Denn ich war noch keine 8 Jahre, da war ich schon schwer als Fieber in einem Heim voller werdenden Faschisten, deren Ziel war, sich zu schlagen und zu hetzen. Doch ich sprang auf diesen Zug nicht auf. Man verlegte mich immer wieder, denn ich hielt's bei Nazis nicht aus. Und dann kam die Wende, ich im Kinderknast. Hey, da war ich noch keine 10. Noch nichts gesehen von der Welt, konnte das Ganze nicht verstehen. Musste bis zur Ohnmacht Kniebeuge machen, weil ich im Bett leise gehustet hab. Die Erzieher waren Sadisten, die von ihrem Scheißleben gefrustet waren. Ich weiß nicht, wie oft die Mädchen nachts unter Schmerzen geschrien haben. Eingesperrt wie wir, weil man ja nur getrennt erziehen kann. Doch ich machte mein Maul auf und kämpfte genauso hart wie meine Eltern. Gegen das System, gegen den Staat und war im Kopf immer älter als die anderen. Drum bin ich mit 14 Jahren aus dem Fenster gesprungen. Über Stacheldraht hat mich verletzt und zum Laufen gezwungen, hab mich auf Klo versteckt, während ich schwarze Name als ostdeutschen Bahn fuhr. Kam nach Hause, mein Zuhause, mein Blut war meine Spur. Denn die Sonne geht im Osten nicht auf und im Westen nicht unter. Denn die Sonne geht im Osten nicht auf, im Westen nicht unter. Denn die Sonne geht im Osten nicht auf und im Westen nicht unter. Der Plan ist weiter fortzuschreiten. Die Sonne geht im Osten nicht auf und im Westen nicht unter. Ich bin nun lange schon am Rhein, doch ich weiß, dass die ehemaligen Spitzen der DDR immer noch in gewaltigen Führungspositionen sitzen. So traf ich die Frau, die mehr Familien auf dem Gewissen hat als Haare. In einem Rathaus Ledersessel, vor ein paar Jahren mit hoher Nase. Ihre ganzen Stasi-Akten hatte sie wegen der neuen Diät gefressen. Sie müsste eigentlich lebenslang hinter Gitter. Doch mit dem Westen kam der Umschwung und man hatte eine ganze Nation befreit, nachdem sie vergewaltigt wurde. Ich denk nicht gerne an die Zeit. Und dort stehen die Afros saufen, nicht länger falsch genannt zu werden. Doch man nennt mich Ossi, nennt mich Russe. Und die Scherben sind nicht gefegt, wenn selbst der Kanzler seine Verwandten Ostdeutsch nennt. Man überall reagiert, noch nichts passiert und jeder hemmt. Und ein Jahrzehnt später ist alles so, als hätte es den Umschwung nicht gegeben. Man zwingt das kaputt befreite Land weiterhin auf eigenen Beinen zu leben. Und gehe ich zu Weihnachten meine Eltern in meinem Land besuchen, treffe ich an Tankstellen Faschos und den levitischen Fluch. Denn die Sonne geht im Osten nicht auf und im Westen nicht unter. Denn die Sonne geht im Osten nicht auf, im Westen nicht unter. Denn die Sonne geht im Osten nicht auf und im Westen nicht unter. Der Plan ist weiter fortzuschreiten. Die Sonne geht im Osten nicht auf und im Westen nicht unter. Diese Sendung wird unterstützt von Malermeister Brückel. Dam, dam, dam, wir malen ihr Haus an. Полицаи иногда меня пугают, заставляют думать бесконечно, мысли напрягают. Я еще живу, и есть прекрасное на свете, пусть они пока горят. Ведь потухнут на рассвете, ностальгия душу наполняет. И уже тоскливо здесь когда-то шел любимая, я ведь города счастливым. Шум широкий путь, звуки сонов, радиостанции, одинокие машины. Я хочу или остаться, вывески неоновые звезды падают. Так быстро мелкий дождик моросит, и на свете будто искренно меня сверху жарнопи. Ты воя с одежды холодная и сына, но меня греет надежда. Главные моменты в жизни их так мало. Бывает, разум их запоминает, навсегда вам оставляет. Я хотел бы цветом улиц чьей-то памяти остаться. Я бы многое сказал, жаль, что строк всего 16. Размеренные шаги ускоренного бита ритмами косыми мегаполиса обвиты. Большие города со своей империей не помешают никогда, да, наше стремление сделать лучше, быть первыми своему мегасити, быть всегда верными. Посвящаем пару строчек своей же стихии. Мы были рождены здесь, и теперь мы в силе. Повествуем о районе, в котором существуем, о пятаке, на котором с пацанами тусуем. Рисуем словами определенную картину мировоззрения, вершину, давшую силу для продвижения вперед. Шаг за шагом с года в год, неоновый свет вдаль меня зовет. Освещают проспекты, большие витрины. Новосиб, город наш, он дает нам силы. Можно гордиться, давно пора принести столицу. Ты переплюнешь Париж и Ниццу. Наши лица представляют, как заслеженные, как Рен. Мы закаленные, как стали вбиты. Полчаса и город предопределяет, какой в наше сердце бьется. Мы бросаем твой имя, совершив революцию. Наша миссия сделать сибирский рэп лучшим в России. Чтоб все знали, у кого не спроси, мы лучшие МС. В огромном мегасиде я говорю вашим сердцам: горите, горите. Городские темпы догоняем, мы-то знаем. Рэп читаем, зажигаем. Со снежных окраин свой город уважаем. Все по дороге. Triada-Clan, Mitch, Ockney, Mega City. Und nun, gleich hast du dich drauf freuen, das dürft ihr euch verfolgen, was Cora so zusammengereimt hat. Aber davor noch ein paar Fragen. Cora, was hast du zu meinem Geschlecht zu sagen? Ich liebe Männer. Wunderbar, was hörst du so? Sex, oh, kommst du ja perfekt, passt du hier rein. Filme, die du gerne wieder siehst. Ex. Ja, ich hab Englisch abgewählt. Achso, okay, dann sag ich das. Deine Ziele? Nur oh ja, wunderbar. Ich hab schon einen, ja. Aha, aha. Dein Freund wird begeistert sein. Menschen, die du interessant findest. Deine Freunde. Deine Freunde. Und schaffen du es? Nein. Okay, kommen wir zum nächsten. Teilo, 2. Singen und rappen. Viel Spaß, Cora. Nun wirst du die eben gemachten Vielzahler einmal rappen und einmal singen müssen. Jeweils einmal rappen, einmal singen. Und, aber ich helfe dir dabei, das ist sonst so gemein. Also lass dir aussuchen, welchen willst du singen, welchen rappen? Okay, also, wir singen. vor oder nacheinander? Also Zeilen im Chor, okay. Also, eins, zwei, drei. Wetter ist heiß, so ein Scheiß. Doch ich bin bei Paper Jam. Nicht mit Fan, sondern mit Sam. Sehr gut, Applaus zu Hause bitte. Applaus für Cora. Und nun noch unser toller Rap. Diesmal Zeilen, jeder eine Zeile. Also jeder zwei Zeilen zusammen. Ich fange an auf den tollen Beat, den wir im Hintergrund haben. Also. Heute im Paper. Nein, ich hab nicht versprochen. Das steht ja nicht. Also nochmal. Eins, zwei, drei. Heute in Bernds Haus. Eine kleine Maus. Mit Rap Cam. Bei Paper. Wunderbar. Ein Talent bis zum geht nicht mehr. Wir sollten sie fest in unsere Sendung aufnehmen. Und nun. Max86 mit am Donnerstag und danach Mamba Ecke Rastal mit Sonnige Seite. Ihr Bellerschein, Juro Show mit dem Unruhe-Hedge und heute auch Cora, 12. Ausgabe, ein Jahr Paper Jam. Ich kann mich dran erinnern, Donnerstag 2822002. Max86 SUS, die seitdem sind wir beide zu zweit. Ja. Sind wir seitdem. Ich kann mich dran erinnern, Donnerstag 2822002. Ey 02 86 SUS, seitdem sind wir beide zu zweit. Sind wir beide zu zweit. Ich kann mich dran erinnern, als wäre es mein erster Text. Es war ein Donnerstag, ich hatte gerade Schluss mit meiner Ex. Das war der Anfang des Denkens, schmiss meine alten Sorgen weg. Eine neue Chance zur Erfahrung, weg mit dem ganzen alten Dreck. Und wie das Schicksal so wollte, kamst du in mein Leben. Du bist mir gar nicht aufgefallen, doch spürte ich die Erde beben. Lern ich am Donnerstag kennen, war es Gott, der liebt der Segen. Dir zu begegnen, dir alles zu geben, dich täglich zu erleben. Ich war so krass, nervös, genauso wie du. Ich kam gar nicht mehr klar, als schwitze ich Blut. Meine Hand schon fast gezittert, ein Tollpatsch finde ich, fandst du das gut. Als beim MP3 anmachen, mich aufflog wie ein Hut. An dem Abend hab ich deine Schönheit erkannt. Hab erkannt, dass ich auf einmal voll verknallt war. Oh Mann, ich dachte nur daran, oh Baby, bitte halt meine Hand. Mir war sau heiß im Raum, wie bei einem Waldbrand. Doch leider hatte ich noch die Schmerzen aus der letzten Beziehung. War ich bereit für neue Bindung, dein Vertrauen war meine Bedingung. Ich hätte den Schmerz nicht nochmal ertragen wie bei meiner letzten Bindung. Doch ich war so krass verknallt, als hätte ich Erblindung. Der Abend war zu Ende und das Kribbeln war da. Ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich vor meinen Augen dieses Wesen sah. Hab gedacht und gedacht, lag die ganze Nacht wach. Und die Schmetterlinge in meinem Bauch, die machten so einen Krach. Ich kann mich dran erinnern, Donnerstag 2822002. 02 86 SUS, sie seitdem sind wir beide zu zweit. Ja, zu zweit sind wir seitdem. Ich kann mich dran erinnern, Donnerstag 2822002. Ey 02 86 SUS, sie seitdem sind wir beide zu zweit. Sind wir beide zu zweit. Ich hab mein Herz genommen, Samstag circa 15 Uhr. Hab bei dir geklingelt und mein Herz, das raste nur. Das war das zweite Mal, wo ich dich sah, denn es ließ mir keine Ruhe. Auch an diesem Tag kam ein Engel raus und meinte, warte kurz. Ich hab dich einfach gefragt, ob du Zeit hast, kommst du mit. Du hast gleich reagiert, sagtest ja gut, dass der Tag nicht entgilt. Das war der wichtigste für uns, gleich der erste große Schritt. Alles um mich herum war verweht wie vom Wind. Ich nahm dich mit, wir gingen zu mir, wir haben stundenlang geredet, meine Augen. Augen nur bei dir, der Tag, wo mein Herz die Entscheidung fiel. Ich will diese Frau und blieb bei dir. Ich will diese Frau und bis heute blieb ich bei ihr. Als wir uns wieder sahen, Mann, da kam der erste Kuss. Es war der schönste meines Lebens und zerstörte jeden Fuß. Jetzt war ich voll auf dich konzentriert, mit Vergangenheit ist uns Schluss. Hab zu Gott gebetet, dass sie Bindung gut gehen muss. Dann kam das schönste Erlebnis dieser Welt, für dich das erste Mal. Hab deine Liebe gespürt und für mich war alles klar. Seitdem her will ich keine andere Frau. Ich brauch nur deinen Namen zu hören und es geht mir unter die Haut. Bis zum heutigen Tag lieb ich diese Frau wieder und wieder. Bete zu Gott, dass sie all die Liebe erwidert. Du bist mein Ein und Alles. Liebes bis zum heutigen Tag, dachte ich nach und schreibe für dich Lieder. Ich kann mich dran erinnern, Donnerstag 2822002. 02 86 SUS, sie seitdem sind wir beide zu zweit. SUSC. SUSI. Ich kann mich dran erinnern, Donnerstag 2822002. 02, es war 02. 86 SUSI, seitdem sind wir beide zu zweit. Sind wir seitdem zu zweit? Ja, Mann. 2002, 28. Februar am Donnerstag. Mein Jahr, mein Monat, mein Leben. Ich traf dich, liebte dich und liebe dich noch heute, mein Schatz. Meine Prinzessin, meine Göttin, du bist alles, was ich habe. Und der Donnerstag war mein Tag. Ich liebe dich, Baby, Baby. Der Anti-Witz des Monats, präsentiert von der Kugel. Sitzen zwei Äpfel auf dem Baum und unterhalten sich. Da kommt eine Birne vorbeigeflogen. Sagt der eine Apfel, hey, Birnen können doch gar nicht fliegen. Sagt die Birne, wieso, ich bin doch Birne Maya. Krank, aber lustig. Ayo, Mama Kastral am Mikrofon. Ragagam, Wagwan. Lass die Leute mal ein paar positive Vibes fühlen. Aber ein Gosso, ein Gosso. Hey, hey, hey. Auf der Straße nehme ich die sonnige Seite, bis ich astral durch die Sphären gleite. Wenn ich für Ragagam auf dem Rhythm reite, bring ich verbale Seide und ich bleibe. Auf der Straße nehme ich die sonnige Seite, bis ich astral durch die Sphären gleite. Wenn ich für Ragagam auf dem Rhythm reite, bring ich verbale Seide und ich bleibe. Auf der sonnigen Seite der Straße, keine Phase, sind meine Gedanken kostbar wie eine Ming-Vase. Ich lass mich gehen, um zu verstehen, worum sich die Dinge in dieser Welt drehen. Was ich sehe, bereitet mir großen Kummer. Wacht besser auf, viel zu viele Stummer. Meine Seele schreit für Ewigkeit, ich will weg hier. Und auf ihr seid bereit, wer folgt mir auf mein Pfad? Die Sonne zeigt die Richtung. Wenn du's nicht verstehst, dann fühl meine Richtung. Solange die Leute die Sonne lieben, geht's weiter. Doch ich bin in Deutschland und nicht in Jamaika. Auf der Straße nehme ich die sonnige Seite, bis ich das Tal durch die Sphären gleite. Wenn ich für Ragagam auf dem Rhythm reite, bring ich verbale Seide und ich bleibe. Auf der Straße nehme ich die sonnige Seite, bis ich das Tal durch die Sphären gleite. Wenn ich für Ragagam auf dem Rhythm reite, bring ich verbale Seide und ich bleibe. Ey, ich lass mich inspirieren von Energie. Die Macht ist mental und unsere Eis-Psi. Ich geb den Schub übers MIC. Warum sind nur so wenige Irish? Immer ein Hindernis, zu viel Finsternis. Und viel zu viele Leben eigentlich nur für Gegenteiles. Ich war ein Glamour in einer Area. Doch jetzt ist am Mikro MIMBA. Ich hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Bin auf der Suche nach einem anderen Leben. So werd ich weiter meine Netze weben und weiter streben. Auf der Straße nehme ich die sonnige Seite, bis ich astral durch die Sphären gleite. Wenn ich für Ragagam auf dem Rhythm reite, bring ich verbale Seide und ich bleibe. Auf der Straße nehme ich die sonnige Seite, bis ich astral durch die Sphären gleite. Wenn ich für Ragagam auf dem Rhythm reite, bring ich verbale Seide und ich bleibe. Auf der sonnigen Seite der Straße, keine Phrase, sind meine Gedanken kostbar wie eine Ming-Vase. Ich lass mich gehen, um zu verstehen, warum sich die Dinge in dieser Welt drehen. Was ich sehe, bereitet mir großen Kummer. Wacht besser auf, viel zu viele Schlummer. Meine Seele schreit für die Ewigkeit. Ich bin weg hier und auf ihr seid bereit. Befolgt mir auf mein Pfad, die Sonne zeigt die Richtung. Wenn du's nicht verstehst, dann fühl meine Richtung. Solange die Leute die Sonne lieben, geht's weiter. Doch ich bin in Deutschland und nicht in Jamaika. Auf der Straße nehme ich die sonnige Seite, bis ich astral durch die Sphären gleite. Wenn ich für Ragagam auf dem Rhythm reite, bring ich verbale Seide und ich bleibe. Auf der Straße nehme ich die sonnige Seite, bis ich astral durch die Sphären gleite. Wenn ich für Ragagam auf dem Rhythm reite, bring ich verbale. Yo! Sandra, ey, fick dich, Mann. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. The person you've called is temporarily not available. Ja, hallo, hier ist Dille. Ja, ich habe eine fette Frage an dich, Mann. Was kann man eigentlich gegen Stimmbruch tun? Eure Beats sind voll hässlich. Ich meine, die macht ihr alle mit. EJ2, das können wir nicht bringen. Ich sag nur Paper Jam 4. Das ist doch das letzte Geschmack, ihr Jungs. Hallo, du hast ja manchmal Sprachfehler. Ich mach dir jetzt meinen arabischen Sprachbesser-Macher. Allahu Akbar. Hier spricht euer Gott. Ihr werdet alle der ewigen Verdammnis heimfallen. Ach und die Band und Animo ist ziemlich cool. Danke. Oh, ihr Freaks. Hallo, ich wollte bei dem Ding, wie hießen es nochmal, mitmachen. Wagen, Chance Bay bei der Tunnelfahrt am French National und dann Casino in Stornstein mit seinem Gebüsch. Aufgrund eines Ladensturms empfehlen die Behörden, die Häuser möglichst nicht zu lassen. Müsst ihr trotzdem unbedingt raus, solltet ihr die U-Bahn benutzen, es werden Sonderzüge eingesetzt. Da ein Überfall auf den Supersafe in Portland stattgefunden hat, ist mit weiträumigen Straßensperrungen und Kontrollen zu rechnen. Auch hier wieder die Empfehlung, benutzt die U-Bahn, das wird auch. Paper Jam. U-I-C-E. Weiss Information Center. Und was heißt das E dann? Weiß nicht. Bürgermeister Wayne Simmons streicht restlos alle Zuschüsse an die Entsorgungsunternehmen der Stadt. Es wird mit Streiks und Straßenschlachten gerechnet. Die Boygroup No Use for a Brain hat sich heute nach Angaben ihres Managers aufgelöst. Es wird mit zahlreichen Selbstmordversuchen gerechnet. Wer also Fans im Freundeskreis hat, hat bald wieder Platz im Handy. Neue Lebensform entdeckt. Eine verschimmelte Riesenzitrone ist eben aus dem Studio-Kühlschrank ausgebrochen und verwüstet die Straßen in Downtown. Siehe auch eben erwähnt Unfall im Verkehrsservice. Liberty City News. Powered by the Liberty Tree. Aber auch im Kindergarten, frühes Gespenst und so. Im Westen Liberties. Ein vierjähriger Choleriker hat in den frühen Morgenstunden sämtliches Personal mit einer Kübelbockpuppe in der Stadt Mars. Warte kurz. Liberty City News. Powered by the Liberty Tree. So, also, Amoklauf im Kindergarten, grünes Gespenst und so, im Westen Liberties. Ein vierjähriger Choleriker hat in den frühen Morgenstunden sämtliches Personal mit einer Kühlkopfpumpe im Maßstab 1:1 durch Schockzustände und Krämpfe außer Gefecht gesetzt. Besser als all, bei einer Promotion Party zu einem neuesten Album der Liberty City Hall ist Dauerprinzer und mehr oder weniger beziehungsweise eigentlich gar kein Superstar Alexander von einer Fliege gebissen worden. Er war sofort tot. Hoher Besuch, C aus E hat sich heute Mittag als Studiogast bei Paper Jam angekündigt. Kunsttrainer Holger Leidenbrecht vom Museum auf Jürgen Fahrt. Im Interview mit unserem Sender, na und? Unsere Gäste und Moderatoren wurden eingekleidet vom Alten- und Krankenpflegedienst Neuwinterbach. Okay, weiter geht's im Umrufeierbogen. An Cora. Cora, was liebst du? Mein Freund. Was hast du? Ich bin eine Anti-Hasserin, aber es gibt ganz viele Leute, die ich nicht leiden kann. Nice. Und sonst so? Perfekt. Pups. Okay, und deine Fehler? Die sind voll hässlich. Ich bin aggressiv. Lass meine schlechten Launen an meinem Freund aus. Ich bin jedwannig. Die sind voll hässlich. Und du schwitzt dich auch übrigens. Und Geld ist. Also, voll. Ja, genau. Sex ist notwendig. Geil. Willst du weitermachen? Mit Sex? Auch. Ja. Gut, das hier übrigens als Antwort auf unseren vollen netten Anrufer Freund. Die sind voll hässlich. Dankeschön. Und nun hier weiter das Gastspiel. Abteilung 3. Cora, du musst das malen. Genau. Ein Selfie und ein Bild von mir. Während die Musik läuft, wirst du das jetzt für uns anfertigen. Während und auch in der Kurve will ich mal kurz ein paar Schulsachen zerreißen, denn für mich ist es vorbei und du aus Frust, dass du jetzt noch weitermachen musst. Warteschutz. Ja, wieder ein bisschen Rechnungswesenmaterial. Viel Spaß beim Zerreißen. Bitte genau das Mikrofon und die Webcam. Doch alles Spaß. Ja, ist das nicht wunderbar? Zerreißen eure Schulsachen zu Hause auf. Ich mach's sowieso nicht, egal ob ihr weitermacht oder nicht. Dankeschön. Und hier ist William C. exklusiv bei Bellasher mit Auftreten, dem anonymsten Track überhaupt. Und jetzt Philly MC mit seinem noch unveröffentlichten Track Auftreten. Auftreten. Exklusiv Auftreten. Bei Paper Jam und bei Hot Sheet Radio von Tom Rotten. Und vielleicht auch haben die Freunde von Philly MC das auch schon gehört und ihre Freundinnen wahrscheinlich auch. Und wir haben die auch Kinder oder vielleicht haben bekannte Kinder, die das auch gehört haben. Und die Kinder haben ja auch meistens Freunde, die das dann auch gehört haben. Ja, also, kann sein. Ich weiß nicht. What? Alter, was ist das denn mit Scheiß? Keiner kommt mehr klar auf den Hype. Überall, wo ich bin, sehe ich Neid. Aber ich komm ins Mike, liefer euch den Beweis. Denn ich weiß, ich bin Zeit, weiß der Bescheid. Bald ihr Zeit, bleibt bitte geil. Ich komm ins Mike, gleich wird es heiß. Für die ganze Gewalt hab ich heute keine Zeit. Denn auf frustriertes Spacken hab ich kein Bock. Bei mir krachen nur gute Beats vom Metlock aus meiner Box. Stony und ich sind das Team, das ist Vinyl Republik. Hannover City am Beat und du weißt, wie dir geschieht. Hast du laber kein Scheiß und beweg den Arsch. Ja, frag dich jetzt lange, ob du das darfst oder mach, was du willst. Und dann kommst du klar, ganz egal, ob du gestern auf einer Party warst. Heute geht das normal, morgen geht das auch. Wenn du gerade diesen Beat hast, dann wir leben laut, das Moritz, musst du die Kollegen auch. So sieht das aus, wir erhitzen das Haus. Wir erhöhen die Temperatur und wir schwitzen uns aus. Das ist der Shit, den du brauchst, das Teil, mit dem du bounce. Denn hiermit ist alles aus, das ist der Hit für die Crowd. Dann musst du aufdrehen, laut drehen, rausgehen und bouncen. Das musst du aufdrehen, laut drehen, rausgehen und bouncen. Das musst du aufdrehen, laut drehen, rausgehen und bouncen. Das musst du aufdrehen, laut drehen, rausgehen und bouncen. Unsere Anlage auf, unsere Laub, das ist Spaß. Scheißegal, ob du Bier oder Gras hast. Egal, ob ein Club oder auf dem Parkplatz. Ganz egal, ob Iro, Glatz oder Rasen. Drauf was, alle spacken wie auf Lachgas. Hab ich viel hier was, was ich grad mach. Also schüttel deine Haut, schüttel deine Arsch. Wir sehen, das geht, bewegt alles, was du hast. Das hier ist Wackelschiff, wie Pudding von Alt. Und wir schwitzen uns aus, das ist der Shit, den du brauchst. Das Teil, mit dem du bounce, denn hiermit ist alles aus. Das ist der Hit für die Crowd. Wer macht solche Werbung? Die terroristische Gruppierung mit dem Namen Rote Armee Aktion von Blockbuster Incorporated wirft billige Fälschungen des Balkviechs auf den Markt. Hagen! Alle, machen Sie bereit! Wollen wir es nun ja tun? Hey, ihr Putz, ich nehme schon den Flicken, ich werde hier schon nach Bücke. Ich bin der Beste, ihr seid am Desessen, wie Krebse und Schwul. Sag da, die Menge ist abgegangen, das muss man dir lassen, aber meinst du nicht, dass deine Texte irgendwie primitiv sind? Ey, dann musst du auch die Ironie in den Texten verstehen. Alter Latz. Wie siehst du das? Ey, keine Ahnung, ich darf nur manchmal die Textstellen betreffen, aber ich denke, man muss auch die Theorie in den Texten erkennen, weißt du? Die Theorie, naja. Mein kleiner C, der zwar klein, aber nicht der kleine C ist, ist nicht gebrochen, sondern nur geprellt. Nennen wir ihn Unruhepferd. Name von der Redaktion geändert. Entschuldigung, dass ich jetzt hier so unterbreche, aber Sie können sich diese und alle anderen Ausgaben auf www.paperjam.devo runterladen. Dankeschön. Ist das wahr? Aber sicher doch. www.paperjam.devo. Ist das wahr? Anspruch mit deins und meins. Und nun der Unruhefragebogen. Ich glaube, ja, das Finale sogar. Und jetzt kommt die Frage 1. Vorbestraft, Dora. Nicht, dass du bist wegen Verführung Minderjähriger. Das ist aber auch ein ganz böses Delikt. Ich glaube, da musst du nachher mal jemand anrufen. Und dann war das letzte Mal ein Kotz, Dora. Vor circa 2 Monaten. Das geht. Wurde abgefüllt. Angenommen, du hättest 3 Augen, aber nur eine Brille mit 2 Gläsern. Jetzt könntest du einen 100 Euro, hast du einen 100-Euro-Schein, mit dem du dir eine Brille mit 3 Gläsern kaufen könntest. Kaufst du die Brille für 100 Euro im Laden oder gehst du in den Baumarkt und kaufst dir ein Do-It-Yourself drittes Glas in die Brille-Anbau-Set für 15 Euro und machst es selber. Mach's selber. Wunderbar, die Heimdeckerin in dir kommt zum Vorschein und jetzt ein bisschen Werbung. Udo lebt seit Jahren zurückgezogen im Allgäu. Sein einziger Freund, Jack, ist der Alkohol, den er sich täglich zuführt. Doch eines Tages kam die Einsicht. Udo stellte fest: Hallo, mein Name ist Udo und ich bin Alkoholiker. Sprechen auch Sie sich von der Seele, was schon lange darin gefangen war. Hallo, ich bin Alfred und ich habe einen Damenbart. Ich bin der Beste. Hey, ich bin süchtig nach Filzstift-Schnüffeln und Sie können das auch werden. Ja, geben Sie sich einen Ruck und tun Sie es all denen gleich, die von sich sagen können, ich habe die Wahrheit ans Licht gebracht. Also zeigen Sie sich von Ihrer guten Seite und sprechen Sie keine Sauereien wie diese aufs Band. Hallo, ich bin der Unruheherd und ich moderiere eine Unruheshow. Rufen Sie jetzt an. Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeiten, ist nicht im Handel erhältlich. 01212 5419 54 170. Dies ist kein Club und es gibt keine Mindestanrufmenge. Versprochen. Diese Woche in Weiß am Sonntag. Skandal. Wir berichten über die dunkle Seite des Unruheherds. Nachbarn und ehemalige Freunde berichten über ihn. In Wirklichkeit ist er ein Musterschüler. Schließlich hat er als Beinrechtungslose eine 4 bekommen. Und noch mehr Schockierendes kam ans Tageslicht. Und das Beste ist, er nimmt Nachhilfe, Mann. Nachhilfe. Und es kommt noch schlimmer. Und weil ich das alles weiß, ich sitze in der Schule genau neben ihm. Ich muss mir täglich seinen Scheiß anhören. Und was kriege ich dafür? Schlechte Noten. Und ich sage ihm meine Mathelehrerin, dass er daran schuld ist, dass ich zur dunklen Seite gehöre. Ich tue immer so, als ob ich Drogen nehmen würde. Drogen. Eine menschliche Tragödie. Diese Woche in Weiß am Sonntag. Okay, da sind wir wieder. Nun betrachten wir uns mal Koras Kunstwerke. Zeig mal her, Kamera. Kamera, ja. Kora. Zeige die Kamera. Das dürft ihr euch alle angucken. Dann auf der Homepage. Kriegt ihr es mit, wenn ich nach links bewege, dann sieht man es. Okay. Jedenfalls hat sie da eine wunderschöne Kora gemalt. Sehr großen Titten, einen wunderschönen Unruheherz mit sehr großem Bauch, allerdings größer als die Titten, und ich habe eine Wiese dazu gemalt, falls es jemand interessiert. Gut, jetzt kommen wir zur Weiterführung der Geschichte. Ihr erinnert euch, letzte Show, da war so ein Bruder, der hat krasse Wagen gehabt, wenn man wäre, und dann hat die Post die Beach gefickt, Alter, und nun kommen wir zur Weiterführung. Wir haben Folgendes gekriegt von vielen verschiedenen Leuten. Kajal 1. Wir machen so, dass immer abwechselnd vorlesen, dann könnt ihr euch besser vorstellen. Doch. Das ist wunderbar. bitte sehr, die erste Einsendung von DJ Dollar TW. Und hat voll krass und Titis rumgegeben, bis sie dann gesagt hat. Und dann wird es ja weitergehen wieder. Also, ist ja eine Vorsetzungsgeschichte. Ihr dürft ja immer nicht vorstellen, dass es ja noch weitergehen muss. Genau. Und jetzt kommt unsere liebe Cora, die wahnsinnig überzeugt davon ist, dass sie auf Toilette muss. Ich glaube aber eher nicht, denn sie mochte das. Sie dachte, okay. Nee, kannst du nicht auf Toilette gehen, weil ich muss das ja vorlesen. Sonst kannst du es ja. Weil Cora entscheidet dann, wer der Beste von uns ist. Jungs, ihr müsst euch echt ins Zeug legen. Cora ist knallhart. Ihr habt es von gehört. Jähzornig. Gemein. Und lässt ihre Wut an ihrem Freund aus. An ihrem eigenen Freund. Ja. Okay, also machen wir die zweite. Und diese Bitch hat dann andere Bitch geleckt, worauf diese da andere Kerl gefickt hat. Von Raziel. Und außerdem von DJ Dollar GW schon wieder. Und dann kam vor von dem anderen Set und hat gedreht, die Bitch mitzuficken, so Gangbang Wang Style. Aber da haben wir nicht gewollt, ey, weil der zu ugly ist, weißt du. Außerdem haben wir, jetzt ist da glaube ich Kandidat Nummer 3. Ja, Kandidat Nummer 3. Jetzt kommt meine Nummer 4 von Mr. Mills. Und dann weißt, dann kam er, ja, und dann kam, weißt, nun vom Watchen, weißt. Ja, und mit Kajal Nummer 5, der vorletzte, und sagte, Kerl, bye bye, day. Das war anscheinend, glaube ich, türkisch, und ich weiß nicht, was das heißen soll. Auf dem Razzien, und der letzte, da es so schön ist und kein Mensch hier versteht, was ich eigentlich mache, mich angegriffen, werde ich jetzt den letzten vorlesen von GigaFriend und 07, und Cora entscheidet dann mit knallharter Hand. Und krasse alte Akliherz dachte so, shit von wegen Wort und vor die korrekt krasse Türke sagt so. Genau. Das war jetzt Kandidat 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wen nimmst du? 1. Natürlich nicht, weil es der erste ist, auf keinen Fall. Von DJ Dollar TW. Herzlichen Glückwunsch, DJ Dollar TW. Cora hat dich auserwählt. Nun geht's weiter mit Indigo, mit Profusion. Danke, Cora, die kein Englisch kann, hat mir geholfen. Dankeschön. Profusion von Indigo mit den Lyrics, die gibt's mir auf der Webseite www.papertramp.de. Aber davor noch ein tolles Lied für Cora, die ja so Schlagerfan ist. Aufgrund der nicht von der Hand zu weisenden Tatsache, dass ich toll bin, nachfolgt meine Tolligkeit genannt, werde ich jetzt ein Lied singen. Hey ho, ich bin toll und ihr nicht. Hey ho, ihr seid doof, nur wir nicht. Hey ho, eigentlich ist das nicht ganz richtig. Hey ho, ich hab einen Minderwertigkeitskomplex, was ich wiederum nicht aufrichtig rein, la la la. So, jetzt müsste der Push kommen, ne? Мы не поменимы. Das war der Triada klar mit Euphoria. Sei verrückt. War trotzdem der Triada klar mit Euphoria. Und habt ihr es gerade gehört? Wenn nicht, dann spiel's gerne nochmal. Das Finale sei verrückt. Genau, Cora muss jetzt was Verrücktes tun und Cora hat sich dafür entschieden, auf den Tisch zu klettern. Dann wird sie das tun und ich werde das mit der Webcam perfekt festhalten, damit ihr euch das auch zu Gemüte führen könnt. Willst du anfangen, Cora? Tatsächlich. Wow. Nun wunderbar. Sie tut es, sie steigt auf unseren Tisch, bleibt halt an unserer Kunst hängen, nämlich septische Erotik. Okay, Cora war auf unserem Tisch, sie darf wieder runter. Erlauben wir hiermit, hat die septische Erotik gebührend präsentiert. Es war ein wundersamer Anblick, den ihr euch bald alle geben dürft. Nun, werden wir mal anfangen hier zu grüßen. Aber davor müssen wir Cora folgende Auszeichnung verleihen. Die Jury hat entschieden, du bist absolut unruhig. Herzlichen Glückwunsch. Nicht schlecht. Was hast du zur Verteidigung zu sagen? Oh, sie fängt an zu rauchen. Im Studio, verrückt. Möchtest du was dazu sagen? Ja, du möchtest. Also, du hast gewonnen. Du bist absolut unruhig. Weiß ich. Sagen meine Eltern auch immer. Sagen ihre Eltern auch immer. Sie hat es davor gewusst, jetzt hat sie es bestätigt gekriegt. Eigentlich sollten wir eine Urkunde malen. Machen wir das mal. Vielleicht sollte ich euch auffordern. Malt Cora bis zum nächsten Mal eine Urkunde. Ich werde sie ihr zukommen lassen. Das Ganze geht an studiofeedback@yahoo.de. Malt es. Und oder faxen könnt ihr auch. Und zwar an die 01212 5419 54 170. Ich wiederhole es nochmal. 01212 5419 54 170. In selbe Nummer könnt ihr auch übrigens anrufen, falls irgendjemand hier eine Nachricht verlassen wollen sollte. Nun geht's los mit den Grüßen. Die Grüße. Ich grüße meine Leute in Heidelberg, Speyer, Mannheim, Neudesheim, Ottesheim, Schwetzingen, Weinheim, Blankstadt und Eberbach. Genau, Main, Wilhelmsfeld und Hockenheim. Grüße nach Hannover zu Hearted Radio und wie immer, Robertchen, ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Außerdem haben wir einen Gruß an die Paperchem-Gemeinde, durch die Paperchem auch außerhalb der Shows zu leben beginnt. Wir danken euch. Und wir danken auch Studio Katzes Lomo, warum auch immer. Er ist einfach da, das ist cool. Und er ist genauso faul wie ich. Noch ein paar Paperchem-ideologische Verbreitungen. Scheißt auf alle, die eure Kreativität blockieren wollen. Scheißt auf alle, die eure Träume zerstören. Und scheißt auf alle, die euch nach Schulabschlüssen bewerten. Dankeschön. Und nun Cora mit ihren Grüßen. Das wird sehr lang. Ihr könnt inzwischen aufs Klo gehen oder so. Okay, zuerst grüße ich natürlich meinen Schatzi, den ich über alles liebe. Dann grüße ich Lena, meinen kleinen Bruder Felix. Ich grüße den Nickel, den Alex und den Mann, die immer für mich da sind. Mein Köpflein, mein ehemaliger bester Freund. Der Oberstreber der Schule. Sowie Marcel und Yvonne. Übrigens, Köpflein kennt ihr aus Folge 3, auch genannt Sebastian. Du darfst weitermachen. Dann grüße ich meinen lieben Ex-Freund, der mich damals einfach fitzen hat lassen, gerade. Und dessen besten Freund Uwe. Ich grüße Tobi, der immer noch nicht weiß, wie man sich richtig anzieht als ihr Papa. Ich grüße Adela, Ben, Caro, meine beste Freundin. Ich grüße Frank, bei dem man immer noch nicht genau weiß, ob er auf Männer oder auf Frauen steht. Ich grüße meinen Markus Verklein, richtig Markus Fock, der mir immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Aus, bitte zu Hause auch wieder. Ich grüße den geilen Markus, der zwar fast einen Kopf kleiner ist als ich und ganz süß lispelt, aber total geil ist. Geiler Markus, ja. Ich grüße meine Ballettfreunde Livia und Marina. Und ich grüße Oskar und sein Katzi Anna. Und ich grüße Peter, weil den hat sie einfach ausgelassen. Nun geht's weiter. Wir grüßen noch Brummer. Nein, halt, Quatsch. Brummer grüßt alle Antifas da draußen, nämlich Brummer ist der Webfahrermaster von nazis-stinken.devu. Wer auch mal Werbeschein gespielt werden möchte, also Musik macht, der sollte sich mal melden unter www.nixnixw. Nur studiofeedback@yahoo.de. Grüße an alle von Paperchem gespielten Artists, danke an euch alle, das war Paperchem 12, ein Jahr Paperchem ist vorbei und wir denken kein bisschen ans Aufhören. Dies am Studio war Cora, Interview mit ihr, Fotos und so weiter, alles auf www.paperchem.devu. Das war Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Edge und diesmal auch Cora. Eine Show vom Unruhe-Network, checkt www.paperjam.tv, checkt www.unruhe.tv, alles scheiße, alles strich scheiße, 24.tv, Eisball.tv, Schulkunst-Tower.tv, Weltstadt macht ihr TV, Gammelbratz.tv, noch irgendwelche Adressen, die du weiterempfehlen willst, Cora? Cora? Gibt's das? Bestimmt. Cora empfiehlt Pornos. Dankeschön. Was macht Ihr Freund immer? Was macht Ihr Freund immer? Er geht auf die Pornoseite. Kriegt er nicht genug von dir? Nee, anscheinend nicht. Diese Sau. Okay, nun gut, weiter geht's. Hier ist Wüsten bei den Featuring Nadine mit Summertime. Mikrofon war Cora B und Unruhe H. Extrem Style aus dem Paragem Studio Y City, dem saubersten, aufgeräumtesten Studio überhaupt. Kreatives Chaos halt. Hier ist Wüsten bei den Der müssen wir jetzt, beziehungsweise Featuring Nadine mit Summertime. Am Mikrofon da der Unruhe-Hedge, auch genannt Unruhe H, und Cora, auch genannt Uncora B. Möchtest du dich nochmal einmal verabschieden, vielleicht mit deiner Kippe in der Hand? Mach's gut, ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Ja, das hoffen wir doch alle. Falls Cora mal wieder Zeit haben sollte. Und hier ist der Wüstenmage, Featuring Nadine. Macht's gut.